In der Früh nun machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, mit sämtlichen Leuten, die er bei sich hatte, auf, und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm, vom Hügel Moan in der Ebene. Jahwe aber sprach zu Gideon, der Leute bei dir sind zu viel, als dass ich die Midianiter in ihre Gewalt geben sollte, sonst könnte sich Israel mir gegenüber brüsten und sagen, meine Hand hat mir Rettung geschafft. So rufe denn laut, dass die Leute es hören, aus, wer Furcht empfindet und zaghaft ist, mag sich wenden und umkehren vom Gebirge Gilead. Da kehrten 2.2000 von den Leuten um, so dass nur noch 10.000 übrig blieben. Da sprach Jahwe zu Gideon, noch sind der Leute zu viel, führe sie hinab an das Wasser, dass ich sie dir dort sichte. Von wem ich dann zu dir sagen werde, dieser da soll dich begleiten. Der soll dich begleiten, aber jeder, von dem ich zu dir sagen werde, dieser da soll dich nicht begleiten. Der wird nicht mitgehen. Da führte er die Leute hinab ans Wasser. Und Jahwe sprach zu Gideon, jeden, der mit der Zunge Wasser leckt, so wie die Hunde lecken, den stelle besonders und ebenso jeden, der niederkniet, um aus der Hand zu trinken, indem er sie zum Munde führt. Es belief sich aber die Zahl derer, die das Wasser leckten, auf 300 Mann, alle übrigen Leute hingegen waren niedergekniet, um Wasser zu trinken. Da sprach Jahwe zu Gideon, mit den 300 Mann, die das Wasser leckten, werde ich euch erretten und die Midianiter in deine Gewalt geben, alle übrigen Leute aber mögen ein jeder an seinen Ort gehen. Da nahmen sie den Mundvorrat der Leute, sowie ihre Posaunen an sich, alle israelitischen Männer aber entließ er, einen jeden in seine Heimat, und behielt nur die 300 Mann zurück. Und das Lager der Midianiter befand sich unter ihm in der Ebene. In jener Nacht nun gebot ihm Jahwe, auf, brich drunten ins Lager ein, denn ich habe es in deine Gewalt gegeben. Fürchtest du dich aber, drunten einzubrechen, so begib dich mit deinem Diener Pura hinunter an das Lager und belausche, was man dort spricht. Dann wirst du Mut gewinnen, in das Lager einzubrechen. Da begab er sich mit seinem Diener Pura hinunter bis in die nächste Nähe der Krieger im Lager. Da hatten sich die Midianiter, Amalekiter und alle die aus dem Osten in der Ebene gelagert, so massenhaft, wie die Heuschrecken, und ihre Kamele waren zahllos, so massenhaft wie der Sand am Meeresufer. Als aber Gideon herankam, da erzählte eben einer einem anderen einen Traum mit den Worten, da hab ich einen Traum gehabt, und zwar rollte da ein Gerstenbrotkuchen ins midianitische Lager, drang bis zum Häuptlingszelte vor, traf es, dass es umfiel, und drehte es nach oben um, dass das Zelt da lag. Da antwortete der andere und sprach, das ist nichts anderes, als das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes Jos. Gott hat die Midianiter und das ganze Lager in seine Gewalt gegeben. Als nun Gideon die Erzählung von dem Traum und seine Deutung vernommen hatte, warf er sich andächtig nieder, kehrte sodann zum israelitischen Lager zurück und rief, auf! Denn Jahwe hat das Lager der Midianiter in eure Gewalt gegeben. Darauf teilte er die 300 Mann in drei Heerhaufen und gab ihnen insgesamt Posaunen und leere Krüge in die Hand, in den Krügen aber befanden sich Fackeln. Dazu gebot er ihnen, seht auf mich und tut ebenso. Wenn ich bis zum Rande des Lagers vorgedrungen sein werde, dann tut dasselbe, was ich tue. Wenn ich also samt allen, die bei mir sind, in die Posaune stoße, so stoßt ihr ebenfalls in die Posaunen auf allen Seiten des Lagers und ruft, Schwert Jahwes und Gideons. So drang Gideon mit 100 Mann, die er bei sich hatte, zu Anfang der mittleren Nachtwache bis zum Rande des Lagers vor, eben hatte man die Wachen aufgestellt. Da stießen sie in die Posaunen und zerschmetterten die Krüge in ihrer Hand, und zwar stießen die drei Heerhaufen zugleich in die Posaunen, zerbrachen die Krüge, nahmen die Fackeln in die linke Hand und in die rechte die Posaunen zum Blasen und riefen aus, Schwert Jahwes und Gideons. Da blieb ein jeder auf seinem Platze stehen rings um das Lager her, im Lager aber rannte alles umher, dann flohen sie unter lautem Geschrei. Als sie aber in die 300 Posaunen stießen, richtete Jahwe ihre Schwerter überall im Lager gegen die eigenen Leute, und was im Lager war, floh bis Bethhasita nach Zereda zu, bis an das Ufer von Abel-Mehola bei Tabat. Sodann wurden die Israeliten aus Naphtali, aus Asser und aus ganz Manasse aufgeboten, und sie verfolgten die Midianiter. Auch hatte Gideon Boten auf das ganze Gebirge Ephraim gesandt mit der Aufforderung, zieht herab den Midianitern entgegen und schneidet ihnen das Wasser ab bis Bethbara und an den Jordan. Da wurden alle Ephraimiten aufgeboten und besetzten das Wasser bis Bethbara und an den Jordan. Auch nahmen sie die zwei Midianiterfürsten Oreb und Seb gefangen und hieben Oreb beim Rabenfelsen nieder und Seb hieben sie bei der Wolfskelter nieder. Dann verfolgten sie die Midianiter. Die Köpfe Orebs und Sebs aber brachten sie zu Gideon über den Jordan hinüber.